Boa noite. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Reinhard. Ich bin Österreicher. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Meine Frau ist auch da oder ist sie schon weg? Ah, sie ist da, sagt Daniel. Das ist meine Frau Debbie, sie ist Amerikanerin. Wir sind seit 6 Jahren in Brasilien. Vor 52 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und dieses Jahr diene ich dem Herrn seit 40 Jahren. Ich habe in Österreich Gemeinden gegründet und ich bin 10 Jahre in den USA gewesen. Und dann hat mich Jesus hierher nach Brasilien geschickt. Ich wusste nicht warum, aber ich habe gehorcht. Und heute ist Brasilien meine Heimat. Und mein ganzes Herz ist da. Und ich bin begeistert von Brasilien. Und ich hoffe sehr, dass bald alles aufgeht, damit ich meine brasilianische Staatsbürgerschaft machen kann. Aber als ich nach Brasilien kam, wusste ich nicht, was Gott von mir wollte. Und wir haben alles hinter uns gelassen. Aber viele fragen sich, wieso er da ist. Das ist Daniel, mein Übersetzer, weil ich schon bald in Englisch weitersprechen werde. Als Gott mich hierher geschickt hat und ich wusste nicht, weshalb, und ich habe auch nicht gefragt, es war mir nicht wichtig. Ich bin einfach hierhergezogen und ich habe schon viele Dinge gemacht. Aber heute ist mir ganz klar, wieso ich da bin. Okay, jetzt gehen wir auf Englisch weiter. It's such an honor to be here today. Es ist eine große Ehre für mich, da zu sein. God has called me to be a prophet. Gott hat mich berufen, ein Prophet für die Nationen zu sein. This I have not doubted since I was 8 years old. Daran habe ich seit meinem 8. Lebensjahr nicht daran gezweifelt. 8 years old, God told me, I've called you to be a prophet to the nation, and I'm going to send you to many nations of the world. Als ich 8 Jahre alt war, hat Gott zu mir gesagt, ich habe dich berufen, ein Prophet für die Nationen zu sein, und ich werde dich in viele Nationen der Welt schicken. Und ich kann euch etwas sagen. Some things I know and know and know. Es gibt Dinge, die ich weiß und weiß und weiß. I know them because God has shown them to me very clearly. Und ich weiß sie, weil Gott sie mir so klar gezeigt hat. I've had many experiences with heaven. Ich habe viele Erlebnisse mit dem Himmel gehabt. Dead. Ich war tot. For almost 4 hours. Für fast 4 Stunden. And the Lord has shown me so many things. Und der Herr hat mir so viele Dinge gezeigt. One thing that he has shown me that I have such a surety in my heart. Und etwas, was er mir gezeigt hat, dass ich eine solche Sicherheit in meinem Herzen habe. Jesus comes back, which will be in my lifetime. Ist das, bevor Jesus zurückkommen wird, und das noch in meinen Lebzeiten? 59 years old. Also ich bin jetzt 59 Jahre alt. Jesus comes back. Aber bevor Jesus zurückkommt, we will see the greatest harvest of souls for Jesus Christ. Werden wir die größte Ernte von Seelen für Jesus Christus sehen? I know. Und das weiß ich. I don't just believe. Und ich weiß das. Glaub mir. Yes, I know. Ich weiß das. Wo ist Kaiser? Wo ist der Kaiser? Ready to go. Wo ist er? Onde ele foi? Bring him here. Bringt ihn her. Por favor. If you can, please bring him here to me. Se o Kaiser puder. Wenn ihr könnt, bitte bringt ihn her zu mir. Okay. Come back. The Holy Spirit has given. Okay, der Heilige Geist hat ein Wort für ihn. Palavra para ele. So I'm going to prophesy to him. Und ich werde über ihn prophezeien. God is saying, Kaiser, ja, möchtest du vor etwas tun? Yeah, I want to tell you something first. Ja, ich möchte etwas sagen. They just called me here. Sie haben mich gerade hierher gerufen und gesagt. Eles disseram. They cannot, he cannot do this. Ele não pode. Er kann das hier nicht machen. He cannot do this. Ele não pode. Er kann das nicht machen. Wenn er das macht, his vision here, wenn er das macht, wenn er seine Vision hier zeigt, he shows a prophecy here, wenn er seine Prophetie hier zeigt, 3 million reais fines. So müsst ihr eine 3 Millionen Reais Strafe zahlen. And I said, why? Und ich sagte, warum? And he said, because you had to brief everything that was going to happen inside. Und er sagt, weil ihr alles gebrieft haben müsst, was hier drin passiert. And this was not in the briefing. Und das war nicht im Briefing. They were trying to stop me from getting here to listen to whatever you're going to tell me. Sie haben versucht, mich aufzuhalten, herzukommen und zuzuhören, was du mir zu sagen hast. It cost me everything I have. Mir ist es egal, ob es mich alles kostet, was ich habe. To tell me what the Lord wants to say. Ich möchte, dass du mir sagst, was der Herr mich wissen lassen möchte. God is saying to you. O Senhor, Gott sagt zu dir. That you are a seed that he planted here in this nation. Du bist angenommen und in dieser Nation implantiert. It was many years ago. Weil vor vielen, vielen Jahren. There was confusion in your life and you thought you would lose everything. Da gab es Verwirrung in deinem Leben und du glaubtest, alles zu verlieren. You were at a crossroad. Und du warst an einer Kreuzung. And in this crossroad you had to make a decision. Und an dieser Kreuzung hast du eine Entscheidung treffen müssen. There was a big battle going on inside of your heart. In deinem Herzen fand ein großer Kampf statt. You did not know if you would actually make it or if you wouldn't make it. Und du wusstest nicht, ob du es schaffen würdest oder nicht. But in the middle of this big battle, aber mitten in diesem großen Kampf, the Lord touched your heart. Hat der Herr dein Herz berührt. Und du sagtest, I have to do what God told me to do. Ich muss tun, was Gott mir sagte zu tun. Du wurdest abgelehnt. You were lied about. Über dich wurden Lügen erzählt. Even people who were close to you began to talk very bad about you. Aber sogar Menschen, die dir nahe standen, haben angefangen, schlecht über dich zu reden. Aber du hast eine Entscheidung getroffen. Something that's much more important. Yeah. Es gibt da etwas, das viel wichtiger ist. To follow what's inside of your heart. Und zwar dem zu folgen, was in deinem Herzen ist. You, Kaiser, tonight. Gott sagt dir heute Abend, Kaiser. He planted you as a seed into this nation. Er hat dich als einen Samen in diese Nation gesät. So. And what you have seen until now is nothing. Und was du bis jetzt gesehen hast, ist gar nichts. It is absolutely nothing. Es ist absolut nichts. Nada. Because the seed has only begun to sprout. That's all. Weil die Saat erst begonnen hat aufzugehen. But the Lord is saying, und der Herr sagt, very, very quickly, sehr, sehr schnell, the seed will grow into a big, big tree. Wird die Saat zu einem großen, großen Baum wachsen. The tree will be full of the life of God. Und dieser Baum wird voll vom Leben Gottes sein. People in more than 150 nations will eat of the fruit of that tree. Und der Herr sagt, dass Menschen von mehr als 150 Nationen von der Frucht dieses Baumes essen werden. You will impact these people. Du wirst eine Auswirkung auf diese Menschen haben. Be used as a man who brings the kingdom of God to this earth in power and in authority. Du wirst ein Mann sein, der das Königreich Gottes bringt in Kraft und Autorität auf diese Erde. And the Lord is going to show you. Der Herr wird dir zeigen, how heaven works, and you will release heaven on. Wie der Himmel funktioniert und du wirst den Himmel auf Erden freisetzen. The Lord is saying. Der Herr sagt, spiritual sons and spiritual daughters will be your inheritance. Geistliche Söhne und Töchter werden dein Erbe sein. They are going to go to places that you will never go. Sie werden an Orte gehen, wo du nie hinkommst. But they are going to bring what God has. Aber sie werden bringen, was Gott dir gegeben hat. And the fire of the Holy Spirit. Und das Feuer des Heiligen Geistes. To burn through every part of your. Wird durch jeden Teil deines Seins brennen. And you will release this fire every place you. Und du wirst dieses Feuer überall, wo du hingehst, freisetzen. Und der Herr sagt, you will be part. Du willst ein Teil sein. Of the salvation of one. Der Rettung von einer Milliarde. Yo. Because the Lord has seen your true heart of humility. Weil der Herr dein wahres Herz von Demut gesehen hat. Und der Herr sieht, you, that there are things that are more important to you than what other people say. Dass es Dinge gibt, die dir wichtiger sind als das, was andere Leute sagen. Don't you say, and the Lord is saying, your wife. Und der Herr sagt, deine Frau. She will have a download of prophetic vision. Sie wird ein Download von prophetischen Visionen haben. So ist prophetisch. Because when she was a child, da seit sie Kind war, yes, she was born to be a prophetess. War sie vorherbestimmt, eine Prophetin zu sein. He tried to destroy this in her. Aber der Feind hat versucht, das in ihrem Herzen zu zerstören. The enemy tried to destroy this in her. Der Feind versucht es in ihrem Herzen zu zerstören. Aber der Herr sagt, now he will restore everything. Jetzt wird er alles wiederherstellen. She will be a prophetic. Und sie wird eine prophetische Frau sein. And she will be known as a voice. Sie wird als eine Stimme bekannt sein. And the wisdom that she will speak. Und die Weisheit, die sie sprechen wird, will be known all over the wird über die ganze Welt hinaus bekannt sein. Ist das deine Frau? I see that there is a strong prophetic spirit upon. Ich sehe, dass da ein starker prophetischer Geist auf dir ist. Very strong prophetic. Ein sehr starker prophetischer Geist. It's going to fart. You have been so. Und du wurdest so sehr verwundert. You have been so deeply. Du wurdest so tief verletzt. Schwerida. The Lord is saying it's not what people did to you. Und der Herr sagt, es ist nicht das, was dir die Menschen angetan haben. Der Herr sagt, it's because the enemy didn't like the prophetic spirit upon. Es ist der Feind, der diesen prophetischen Geist auf dir nicht ausstehen konnte. So he raised up religious tongues. So hat er religiöse Zungen heraufbeschwört. Spiritus religiosus. And religious voices. Und religiöse Stimmen. Aber der Herr sagt, o Senhor está dizendo, tonight, heute Abend, noite, in front of everybody, vor allen hier, na frente de todas essas I'm pessoas, confirming you as my child and my prophetic woman. Bestätige ich dich als mein Kind und als meine prophetische Frau. Yes, you will dream the prophetic dreams. Und ja, du wirst wieder die prophetischen Träume haben. And yes, in your house there will be songs of joy and victory. Und ja, in eurem Haus werden Lieder von Freude und Sieg sein. Yeah. And you will be part of und du wirst ein Teil davon sein. And you will raise up a prophetic community. Und du wirst eine prophetische Gemeinschaft aufstehen lassen. Community will see in the spirit. Yes, diese prophetische Gemeinschaft wird im Geist sehen. Move in the supernatural. Es wird eine Bewegung des Übernatürlichen stattfinden. Vater, wir danken dir. Und die Kinder, the children, die Kinder, are going to be a terror to the kingdom of darkness. Sind berufen, ein Terror für das Königreich der Dunkelheit zu sein. Sie, und sie werden sehen, on their sides. Wie die Engel auf ihrer Seite sein werden. Thank you. Danke. Thank you for giving me the freedom. Danke, dass ihr mir die Freiheit gegeben habt. Danke für euer Vertrauen. Obrigado. Thank you. Danke. Reward in heaven is more important than reward on earth. Belohnung auf im Himmel ist wichtiger als Belohnung auf der Erde. When we stand before Jesus, what he says is more important than what the whole world says. Was Jesus sagt, wenn wir von ihm stehen, ist wichtiger als das, was die ganze Welt sagt. And tonight you made an important decision. Und heute Abend habt ihr eine wichtige Entscheidung getroffen. That heaven is more important than anything on earth. Der Himmel ist wichtiger als alles hier auf Erden. We're gonna talk to this world. We're gonna talk to this world.